Egon Friedell, Kulturgeschichte der Neuzeit. Die Krise der europäischen Seele von der Schwarzen Pest bis zum Ersten Weltkrieg. Fünftes Buch: Imperialismus und Impressionismus. Vom Deutsch-Französischen Krieg bis zum Weltkrieg. Willkommen zur 126. Ausgabe der kommentierten Radiolesung auf Orange 94.0. Mit der heutigen Folge geht es in die Endrunde. Wir kommen zum Epilog des Werkes »Sturz der Wirklichkeit«. Ich freue mich, mit Peter Klar einen sowohl in Sachen Sturz als auch Wirklichkeiten versierten Fachmann begrüßen zu dürfen. Details dazu im Kommentarteil. Epilog: Sturz der Wirklichkeit. Wir sind im Begriff zu erwachen, wenn wir träumen, dass wir träumen. Novalis. Die neue Inkubationsperiode. Das große Leitmotiv des Mittelalters lautete Universalia sunt realia, aber das Finale des Mittelalters bildete der Satz: Es gibt keine Universalien. Den Ausgang der Neuzeit bezeichnet die Erkenntnis: Es gibt keine Realien. Wir befinden uns in einer neuen Inkubationsperiode. Dies ist nur allegorisch zu nehmen. Jedes historische Zeitalter ist ein bestimmter Gedanke Gottes, ein einmaliger Lichtstrahl zwischen zwei Unendlichkeiten. Im Gange der Weltgeschichte ist nichts ähnlich im geometrischen Sinne, sich ihn als nachkonstruierbar auch nur zu imaginieren, wäre eine atheistische Vorstellung. Hingegen alles ähnlich im künstlichen Verstande, nämlich analog. Wie zu jener Wendezeit sehen wir auch diesmal vorerst nur, dass ein Weltbild sich auflöst, dies aber mit voller Deutlichkeit. Das, was der europäische Mensch ein halbes Jahrhundert lang die Wirklichkeit nannte, vor seinen Augen auseinanderfällt wie trockener Zunder. Das Weltall als Molekül. Schon wenn man den Gedanken der Unendlichkeit des Weltalls, mit dem die Neuzeit anhebt, konsequent zu Ende denkt, gelangt man zur Irrealität. Denn Unendlichkeit ist nichts als ein mathematisch formulierter Ausdruck für Unwirklichkeit. Versucht man sich reell vorzustellen, dass die Milchstraße aus mehr als einer Milliarde Fixsternen besteht, darunter vielen, deren Durchmesser größer ist als die Entfernung der Erde von der Sonne, und dass sie nicht etwa den ruhenden Pol im Kosmos bildet, sondern mit einer Geschwindigkeit von 600 Kilometer in der Sekunde, also etwa 1000-mal so schnell wie eine Kanonenkugel, irgendwo hinrast, so reduziert sich die Annahme, dies könne noch irgendetwas mit Wirklichkeit zu tun haben, zum bloßen Gedankenspiel. Noch irrealer aber wird das Bild, wenn man sich der neuesten Vermutung anschließt, dass die Summe aller Sternenhaufen ein geschlossenes, endliches System von der Form eines Rotationsellipsoids bildet, denn dann lässt sich der Gedanke nicht von der Hand weisen, dass dieses nichts ist als eines der Moleküle, aus denen ein größerer Körper aufgebaut ist. Das Molekül als Weltall. Ebenso ungeheuer und unfassbar wie die Dimensionen nach oben sind nämlich auch die Dimensionen nach unten, wie sie sich im Atom offenbaren. Nach den jüngsten Berechnungen hat der Radius eines Atoms eine durchschnittliche Länge von 10 hoch minus 8 Zentimeter oder einem 10 Millionstel Millimeter und die Masse eines Wasserstoffatoms verhält sich zur Masse eines Gramms Wasser wie die eines Postpakets von 10 Kilogramm zu der unseres Planeten. Ein jedes solches Atom denkt man sich aber, wie schon im vorigen Abschnitt mitgeteilt wurde, als ein Sonnensystem, worin um einen positiv geladenen Zentralkörper negative Elektronen in riesigen Entfernungen elliptische Bahnen beschreiben. Die Radiuslänge eines solchen Elektrons ist, an der des Atoms gemessen, verschwindend klein. Sie beträgt den 3 Billionstel Teil eines Millimeters. Ein Elektron erscheint neben einem Bacillus ungefähr ebenso groß wie dieser neben der Erdkugel. Das Wichtigste aber besteht im Folgenden. Die positive Ladung des Kerns ist es, die das spezifische Atomgewicht bestimmt. Die Masse des Atoms ist eine Wirkung der Kernladung. Diese Ladung ist etwas schlechthin Immaterielles, sie besitzt selbst keinerlei Gewicht, Schwere, Volumen, Trägheit oder wie sonst man die Eigenschaften der Materie zu benennen pflegt. Die Masse des Atoms ist also nur eine scheinbare, die Materie existiert nicht. Die derzeitige Physik sieht sich daher gezwungen, die bisherigen Vorstellungen, die mit leeren Räumen und darin befindlichen körperlichen Atomen operierte, aufzugeben und als Grundbegriffe Energiefelder und Knotenpunkte einzuführen. Was ein Feld und eine Ladung ist, wissen wir nicht. Sein letztes Retiro findet der Positivismus in dem Trost, dass alle diese Spannungsdifferenzen, Potentialunterschiede, Funktionen, Bahnen, Geschwindigkeiten, Kraftlinien und sonstige Verlegenheitssymbole sich in exakten mathematischen Gleichungen ausdrücken lassen. Was nicht überraschen kann, denn alles Vergängliche ist nicht nur ein Gleichnis, sondern auch eine Gleichung oder, weniger höflich ausgedrückt, alle Wissenschaft ist Tautologie. Die Zeit ist eine Funktion des Orts. Zu denselben Ansichten über die Materie gelangt die Relativitätstheorie, die als das größte geistige Ereignis des neuen Jahrhunderts angesehen werden muss. Erschien bisher die Zeit als die tiefe, azurne Schale, in der alles Sein von Ewigkeit her ruht, wie nach dem Weltbild der Antike der Kosmos in der blauen Himmelsglocke, so hat sie nun dasselbe Schicksal erlitten wie dieser beim Anbruch der Neuzeit. Die europäische Menschheit, die während der letzten 100 Jahre mit der Nobilitierung zum Kopernikus sehr freigebig war, indem sie diesen Titel nacheinander Cuvier, Comte, Darwin, Marx, Freud und noch mehreren anderen verlieh, hat in diesem Fall den triftigsten Anlass, von einer kopernikanischen Tat zu reden. Und es ist nicht unwahrscheinlich, dass spätere Generationen einmal von unseren Tagen als dem Zeitalter Einsteins sprechen werden. Ein Schnellzug von 100 Kilometer Länge bewegt sich mit einer Geschwindigkeit von einem Kilometer in der Sekunde. Einen solchen Schnellzug gibt es nicht, denn seine Länge wäre etwa 300 Mal, seine Geschwindigkeit etwa 30 Mal so groß wie die derzeit erreichbaren Höchstmaße. An der Spitze des Zuges befindet sich eine Person A, am Ende eine Person Z. Sie geben einander gleichzeitig Lichtsignale, die von einem außerhalb des Zuges befindlichen Beobachter B kontrolliert werden. Alle drei sind im Besitz genauester Präzisionsuhren, die noch den 300.000. Teil einer Sekunde angeben. Solange der Zug steht, werden für alle drei Beteiligten die Signale gleichzeitig an ihren Empfangsorten eintreffen, nämlich, da das Licht eine Geschwindigkeit von 300.000 km in der Sekunde hat, eine 300.000. Sekunde nach Abgabe. Auch wenn der Zug sich bewegt, werden die Signale für A und Z gleichzeitig eintreffen, aber für B hat dann der Lichtstrahl von Z nach A einen Weg von 101 km in der Sekunde zurückzulegen, von A nach Z einen Weg von 99 km. Er wird daher in A um 2/3 einer 100.000. Sekunde später ankommen als in Z. Mit anderen Worten, gleichzeitige Ereignisse sind nur gleichzeitig innerhalb desselben Bewegungssystems. Die Zeit hängt vom Bewegungszustand des Beobachters ab. Für jeden Körper ist, je nach seinem Bewegungszustand, die Zeitrechnung eine andere. Jedem Ort ist eine bestimmte Zeit zugeordnet. Die Zeit ist eine Funktion des Orts. Masse ist Energie. Die Zeit ist, weil der Ort jedes Ereignisses erst durch sie eindeutig bestimmt wird, nichts anderes als die vierte Dimension und es lässt sich daher für Zeit und Raum ein gemeinsames Maß aufstellen. Die Einheit ist ein Zeitmeter, das heißt, die Zeit, die ein Lichtstrahl zum Zurücklegen eines Meters braucht, eine 300.000.000. Sekunde. Nun wird die Energie, mit der ein Körper sich bewegt, seine lebendige Kraft dadurch errechnet, dass man seine Masse mit dem Quadrat seiner Geschwindigkeit multipliziert. Diese Formel mv², genauer mv² halbe, hatte, wie wir uns erinnern, bereits Leibniz gefunden. Die Geschwindigkeit erhält man, wenn man den Weg s durch die Zeit t dividiert. Rechnet man nun in Zeitmetern, so ergibt sich für Energie und Masse dieselbe Maßeinheit. Nach der Formel Energie gleich m mal Klammer s durch t² ist dann zum Beispiel bei einem Geschoss, das eine Geschwindigkeit von 300 Metern in der Sekunde besitzt, die Bewegungsenergie so viel wie Masse multipliziert mit 300 Metern Weg, dividiert durch 300 Millionen Meter Zeit, ist gleich 1.000.000. Zum Quadrat erhoben, ist gleich 1.000.000. Die Energie ist also in diesem Falle gleich 1.000.000. Masse oder vielmehr umgekehrt. Die Masse ist nichts als ein ungeheures Quantum Energie, eine Erscheinungsform der lebendigen Kraft. Die allgemeine Formel für diesen Tatbestand lautet E ist gleich mc², wobei c die Lichtgeschwindigkeit bedeutet und sie besagt, dass die Materie immateriell ist, dass die Masse nicht existiert. Es gibt keine Gleichzeitigkeit. Aus dem neuen Zeitbegriff folgen jedoch noch weitere grundstürzende Erkenntnisse. Jede Bewegung ist eine Distanzveränderung. Zum Begriff einer absoluten Bewegung würde notwendig ein absolut ruhender Körper gehören, auf den wir sie beziehen können, was wir aber nicht können. Alle Bewegung ist also relativ. Es gibt nicht etwa auf der einen Seite ein ruhendes, auf der anderen Seite ein bewegtes System, sondern immer nur zwei oder mehr Systeme in relativer Bewegung. Schon Newton hatte betont, es gebe keine einseitige Gravitation. Der fallende Stein ziehe ebenso die Erde an wie die Erde den Stein. Die Masse des Steins ist dabei im Verhältnis zur Erde so gering, dass wir ihre Wirkung vernachlässigen können. Etwas Ähnliches tun wir, wenn wir sagen, die Erde bewege sich um die Sonne. Dass wir die Relativität der Zeit nicht bemerken, hat seinen Grund in der Länge oder richtiger gesagt Langsamkeit unseres Lebens, die wiederum der Grund dafür ist, dass wir die Relativität des Ortes bemerken. Hätte unser Auffassungsvermögen annähernd Lichtgeschwindigkeit, so würden wir wahrnehmen, dass die Zeit sich bewegt, während wir niemals wahrnehmen würden, höchstens durch astronomische Beobachtungen erschließen könnten, dass ein Stein fällt. Da die Bewegungen und Veränderungen, die unseren Sinnen zugänglich sind, an Schnelligkeit mit dem Licht niemals auch nur entfernt verglichen werden können, wird unser praktisches Leben von den Enthüllungen Einsteins ebenso wenig berührt wie von der Depossedierung des ptolemäischen Systems durch das Heliozentrische. Während der ganzen Neuzeit ging die Sonne ebenso auf, wie sie es bisher getan hat und immer tun wird, aber das Weltgefühl erfuhr eine entscheidende Umorientierung. Sie bestand in dem Sieg des scientifischen Geistes, der das Weltall zwar zum ersten Mal in seiner ungeheuren Größe erblickte, aber zugleich eben als eine Größe, etwas Mathematisches, Kalkulables, Berechenbares. In die umgekehrte Richtung weist die Relativitätstheorie. Sie erblickt den Kosmos als etwas Endliches, aber vollkommen Unverständliches, den Aperzeptionsmöglichkeiten der Wissenschaft Entzogenes. Wie oben und unten Raumbegriffe sind, die lediglich vom Platz des Betrachters abhängen, so sind vorher und nachher Vorstellungen, die nur in Beziehung auf einen gegebenen Zeitstandort einen Inhalt besitzen. Die Behauptung, dass zwei Ereignisse gleichzeitig sind, hat überhaupt nur einen Sinn, wenn sie im Hinblick auf ein bestimmtes Bewegungssystem aufgestellt wird. Ein außerhalb dieses Systems befindlicher Beobachter würde finden, dass sie, je nach dem Ort, an dem sie stattfanden, früher oder später eingetreten seien. An sich sind zwei Ereignisse weder gleichzeitig noch ungleichzeitig. Sie werden es erst durch Einordnung in die Relativität eines Systems. Groß und klein, nah und fern, früh und spät, gleichzeitig und ungleichzeitig sind nicht etwa subjektive Maßstäbe, sondern überhaupt keine Maßstäbe, denn sie können auf keine absolute Maßeinheit bezogen werden. Mit dem Begriff der absoluten Gleichzeitigkeit fällt aber auch der absolute Maßstab für Raumgrößen, also der Begriff der Gleichheit zweier Strecken und der Parallelität. Parallelen schneiden sich. Der Schuss in den Weltraum. Dass alle Wahrheiten eines Zeitalters ein zusammenhängendes Planetensystem bilden, sehen wir an der gleichzeitig mit der Relativitätstheorie entstandenen Welteislehre Hans Hörbigers, die er selber bezeichnenderweise Glazialkosmogonie und im Untertitel mit vollem Recht eine neue Entwicklungsgeschichte des Weltalls und des Sonnensystems nennt. Er gelangte zu seinen Anschauungen durch praktische Beobachtungen, die er als Hütteningenieur gemacht hatte. Eisklumpen in flüssige Hochofenschlacke getaucht, schmelzen nämlich nicht, sondern die Schlacke erstarrt um sie zu einem schwammigen, glimmsteinähnlichen Isolierschicht. Und erst allmählich verwandelt sich das Eis in Wasser, das sich bis zu 100 Grad erhitzt, ja, unter Siedeverzug noch darüber hinaus, bis schließlich die Bimpsteinbombe explodiert. In Analogie hierzu denkt sich nun Hörbiger unser Milchstraßensystem etwa folgendermaßen entstanden. Irgendwo im Weltraum, in der Gegend der Taube, befindet sich die Sternmutter, ein riesiges Glutgestirn, 200 Millionen Mal so groß wie die Sonne. Ein Eisling von etwa 40.000-facher Sonnengröße wird von ihr eingefangen, dringt zum Teil unaufgelöst in sie ein und beginnt langsam zu kochen. Ist die Riesenexplosion erfolgt, so fällt der größte Teil der aufspritzenden Sternmassen wieder zurück. Etwa ein Viertelprozent aber gelangt durch die Wucht der Entladung sowie durch nachdrängende Gase aus dem Gravitationsfeld. Dieser Schuss in den Weltraum ist unser Sonnensystem. Die Konzeption Hörbigers unterscheidet sich von der bisherigen in mehreren sehr wesentlichen Punkten. Zunächst durch die unendlich größere Rolle, die sie dem Eis als Aufbaustoff einräumt. Sodann und vor allem durch ihre dynamische Form. Das kantische Weltbild ist statisch, wie sanfte Lämmerwölkchen ziehen die Gasnebel langsam ihre Bahn, ballen sich gemächlich, erwärmen sich, verkrusten. Der Mythos von der Glazialkosmogonie ist sozusagen in einer ganz anderen Tonart komponiert. Ferner ist nach Kant und Laplace in dem Nebelring, aus dem sich die Erde gebildet hat, der Mond als Massenknoten übrig geblieben. Andere Laplacianer glauben, er habe sich unter der Wirkung der Zentrifugalkraft während des Gasstadiums von der Erde gelöst, wie diese einst von der Sonne. Gegen diese Abschleuderungstheorie spricht aber zweierlei. Dass einige Planeten Monde von sehr verschiedenen Größen, Distanzen, Phasen besitzen, die Umlaufzeiten schwanken zwischen 12 Erdenstunden und 2,5 Erdenjahren, und dass die Trabanten des Uranus und Neptun sogar eine rückläufige Bewegung aufweisen, was doch ganz unmöglich wäre, wenn sie als Teil eines rotierenden Gasballs von diesem abgesprengt worden wären. Viel zwangloser löst die Theorie Hörbigers das Mondproblem, indem sie auch hier gerade das Gegenteil der bisherigen Erklärung behauptet. Die Monde gehörten niemals zur Planetenmasse, es ist ihnen allen aber bestimmt, ihr einmal einverleibt zu werden, und dasselbe Schicksal erwartet die kleineren Planeten in ihrem Verhältnis zu den größeren. Infolge des Widerstands des nicht vollkommen leeren Weltraums erleiden die Gestirne eine Bahnschrumpfung, die zur Folge hat, dass die Monde in die Planeten in die Sonne sinken. Etwa 10 Zwischenmerkure haben sich bereits mit der Sonne vereinigt und mehrere Zwischenmarse mit der Erde, die zuerst von ihr zu Monden gemacht und schließlich niedergeholt wurden. Auch unser jetziger Mond war ursprünglich der Planet Luna zwischen Mars und Erde, und der Mars wird unser letzter Mond werden. Es wechseln also Mondzeiten mit mondlosen, paradiesischen, lemurischen Zeiten. Die Sintflut war die Katastrophe, die die Auflösung des vorletzten Mondes begleitete, als dieser in einem ungeheuren Hagel von Eis und Eisenschlamm auf die Erde niederging. Der äquatoriale Flutgürtel der Mondstütze beraubt strömte nach den Polen ab. Auch die Flut, die vor etwa 14.000 Jahren der Einfang unseres derzeitigen Mondes erregte, eine Art von ins Riesenhafte gesteigerte Gezeiten, hat das Antlitz der Erde wesentlich verändert. Ihr fielen der Kontinent Atlantis zwischen Amerika und Afrika, das Osterinselreich im Westen Südamerikas und Lemurien, die breite Brücke zwischen Ostafrika und Indien, zum Opfer. Das Bild, das die Natur kurz vor einem Mondeinsturz bietet, ist höchst aufregend und pittoresk. Der Mond täglich viermal um die Erde schwingend, riesengroß, ein Drittel der Sterne verdeckend, nie völlig Tag, nie völlig Nacht. Der Himmel erfüllt von dicken Eiswolken und Riesengewittern, Land und Meer bedeckt von einem Trommelfeuer prasselnder Metallmeteoroiden, kämpfender Gasentladungen, heulender Eisgranaten. Die Glazialkosmogonie ist eine Katastrophentheorie. Aus ihr folgt, dass auch auf biologischem Gebiete sich die Entwicklung in der Form explosiver Weltaufgänge und Weltuntergänge vollziehen musste, die mit dem Darwinismus völlig unverträglich sind. Ebenso unvereinbar sind ihre Thesen mit dem Weltbild Newtons. Es kann natürlich niemand gezwungen werden, von der Richtigkeit der Welteislehre überzeugt zu sein. Sie gehört in die Kunstgattung der Lehrdichtungen. Aber zumindest dürfte sie nahegelegt haben, dass das Weltgebäude der sogenannten klassischen Mechanik nicht existiert. Sie befindet sich darin in unterirdischem Einklang mit der Relativitätstheorie. Heraufkunft des Wassermanns. Durch sie gelangt auch die Welt der Sagen als Prinzip der Naturerklärung zu neuem Ansehen. In den Mythen aller Völker kehrt die Kunde vom großen Wasser wie eine Balladenrefrain immer wieder, in den Erzählungen von Noah und Deukalion, bei den Chaldeern, den Azteken, sogar bei den Eskimos. In ebenso frappanter Weise decken sich jene Geschichtserinnerungen mit den Lehren der Astrologie. Es kann überhaupt kaum einem Zweifel unterliegen, dass unser Geschichtsbild hinter dem Rücken der Historiker Miene macht, sich astrologisch zu orientieren. Nach den uralten Weisheitslehren der Sterndeuter, die in unseren Tagen bloß erneuert wurden, vollzieht sich der Gang der Weltgeschichte in Zeitaltern von je 2100 Jahren, die sich nach dem Frühlingspunkt der Sonne und dem Stand der Tierkreiszeichen bestimmen. Die vorletzte Ära war die Wiederzeit, etwa das, was wir als die Antike bezeichnen. Sie währte von 2250 bis 150 vor Christus. Um etwa 150 setzte das Zeitalter der Fische ein, das soeben zu Ende geht. Es deckt sich mit der abendländischen Epoche. In der Tat beginnt gegen Ende des zweiten vorchristlichen Jahrhunderts die Erwartung des Heilands sich zu verdichten, und es hebt die Ära des Christentums an, wohlverstanden des Westlichen, das höchstwahrscheinlich nur eine Vorstufe des echten Christentums bildet. Ganz ins Große gerechnet sind jene beide Dominanten, die am Schlusse der Neuzeit zur vollendetsten und extremsten Ausbildung gelangten, Imperialismus und Impressionismus, eigentlich jenes ganze Weltalter hindurch bestimmend gewesen. An seinem Anfang steht die römische, an seinem Ende die angelsächsische Weltherrschaft, aber auch während des ganzen Mittelalters war der Gedanke eines kirchlichen und politischen Universalreichs führend. Und ebenso hat in der Auffassung der Welt, ob schon mit sehr bedeutenden Schwankungen, die Abbildung des Eindrucks als Leitprinzip vorgeherrscht. Wir sind im Begriffe, aus dem Sternbild der Fische in das des Wassermanns zu übersiedeln. Wassermann bedeutet Einsamkeit, Innenschau, Hellsicht, Tiefenperspektive. Wassermann bedeutet das Ende des Glaubens an den Primat des Sozialen, an die Wichtigkeit der Oberfläche, die Beweiskraft der Nähe, die Realität der Realität. Für die Übergangszeit prophezeit die Astrologie eine neue Hyksos-Herrschaft, wie sie in Ägypten um die Wende des dritten vorchristlichen Jahrtausends beim Hinüberwechseln vom Stier zum Widder bestanden hat. Damit kann nur der Bolschewismus gemeint sein. Untergang der Historie. Spengler ist sicher kein Astrologiegläubiger, gleichwohl kann seine Lehre von den Kulturkreisen gar nicht anders als astrologisch gedeutet werden. Der bisher angenommene Stufenbau der Weltgeschichte, im Wesentlichen ein Konstruktionswerk des Aufklärungszeitalters, ist jedenfalls durch sie vollkommen zertrümmert worden. Die Umwälzung, die seine neue Konzeption bewirkt hat, ist aber eine noch viel gewaltigere. Sie hat uns gezeigt, dass wir andere Kulturen überhaupt nicht verstehen können und dass die unsrige nur eine mögliche Form unter vielen ist. Daher spricht Spengler vom ptolemäischen Geschichtsbild der bisherigen Historie. Das geozentrische System wurde von den Griechen geglaubt, nicht weil sie so zurückgeblieben waren, sondern weil es ihrer inneren Lebensform entsprach. Aus demselben Grunde wurde der Nirvana-gläubige Inder der Erfinder der Null, der faustische Mensch in seinem Unendlichkeitsdrang der Schöpfer der Infinitesimalrechnung. Für den Babylonier waren die astrologischen Formeln in dem gleichen Maße Gegenstand wissenschaftlicher Überzeugung wie für den Araber die alchemistischen und für uns die astronomischen und chemischen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass man eines Tages die Ruinen unserer Funktürme ebenso schlüssellos anstaunen wird, wie wir die ägyptischen Tempelreste und unseren Logarithmentafeln dasselbe rein kulturhistorische Interesse entgegenbringen wird, mit dem wir die Tontafeln betrachten, worauf die Chaldeer die Erkundung der Zukunft durch Leberschau explizierten. Die ganz neuere Geschichtsforschung hat die Historie immer nur vom Standpunkt der Neuzeit betrachtet. Diesen vermag man zu verlassen, nicht aber den europäischen Standpunkt, der sogar schon bei der Betrachtung der Antike versagt. Die Geschichte existiert nicht. Wir sind hoffnungslos in einen historischen Apriorismus eingesperrt, den wir günstigenfalls begreifen, niemals durchbrechen können. Da die Neuzeit soeben abgelaufen ist, so hatte der vorliegende Versuch die unverdiente Chance, sie von einem außerneuzeitlichen Geschichtswinkel betrachten zu können. Aber er vermochte es nur mit den Mitteln der Neuzeit. Es wird daher von der großen geheimnisvollen Brandung, die wir in ohnmächtiger Unkenntnis ihres schöpferischen Sinns nur negativ als Sturz der Wirklichkeit zu benennen vermögen, ebenso in die Tiefe gerissen werden wie sein Darstellungsobjekt. Untergang der Logik. Das deutlichste Anzeichen, dass das rationalistische Intermezzo zu Ende geht, ist darin zu erblicken, dass sogar das Palladium des modernen Denkens, die kanonische Logik, bereits zu wanken beginnt. Ihr Schöpfer ist Aristoteles. Plato war noch kein Logiker im abendländischen Verstande. Die beiden Grundpfeiler, auf denen er sie errichtete, sind das Principium Contradictionis, welches gebietet, Widersprechendes darf nicht zusammengedacht werden, und das Principium Exclusi Terzi, welches festsetzt, es gibt nur A oder Non-A, ein Drittes oder Mittleres ist nicht denkbar, oder, wie es Aristoteles selbst ausdrückt, es ist unmöglich, dass einem und demselben eine und dieselbe Bestimmung zukomme und nicht zukomme. Zwischen den Gliedern eines kontradiktorischen Gegensatzes kann nichts mehr in der Mitte liegen. Diese Sätze haben bloße Papiergültigkeit. Denn sowohl alles künstlerische wie alles natürliche Denken, also fast alles Denken, ist überlogisch, nämlich symbolisch. Unter einer symbolischen verstehen wir eine Vorstellung, die etwas bedeutet und gleichzeitig etwas anderes, das nicht selten das Gegenteil davon ist. Völlig symbolfreies Denken ist wahrscheinlich nicht einmal in der Wissenschaft möglich, sie täuscht sich nur darüber. Es herrscht uneingeschränkt nur in der Welt der reinen Zahlen und Größen, der Welt der Tautologie und, wie beim Kugel- oder Kartenspiel, in der Welt der reinen Zeichen, der Welt der Idiotie. Die aristotelische Logik, die ganz einfach Denken mit Grammatik verwechselt, hat unangefochten Geltung gehabt. Bei den Römern, deren ganze Begabung sich auf Jurisprudenz und Taktik erstreckte, während der Ausbildung des Alexandrinismus und der Spätscholastik, der Zerfallsprodukte der hellenischen und der gotischen Kultur und während der ganzen Neuzeit. Ihre Auflösung kündigt sich jedoch bereits bei Hegel an, der wegen seines missverstandenen Panlogismus als extremer Rationalist gilt, tatsächlich aber die Wahrheit in der Vereinigung der These und der Antithese erblickt, als in etwas Irrationalem. Seine unvergängliche Erkenntnistat war die Einsetzung oder vielmehr Wiedereinsetzung der synthetischen Denkform, welche höchst antiaristotelisch sowohl den Satz vom Widerspruch wie den Satz vom ausgeschlossenen Dritten aufhebt, indem sie behauptet, Widersprechendes muss zusammengedacht werden, denn gerade darin besteht die Aufgabe des Denkens und zwischen den zwei Gliedern eines kontradiktorischen Gegensatzes gibt es ein drittes, ja es gibt nur dieses dritte, A allein und Non-A allein sind beide falsch. Dasselbe meint Tertullian, als er von den christlichen Heilswahrheiten erklärte, sie seien glaubwürdig, weil sie ungereimt, sicher, weil sie unmöglich seien. Das Akzeptieren der Absurdität ist nicht, wie oberflächliche Meinung glaubt, ein Aufgeben der Vernunft, sondern bloß eine andere Form der Vernunft. Sie hat schon deshalb die reicheren Entwicklungsmöglichkeiten, weil die logische Vernunft nur eine ist, die überlogische ein Regenbogen, dessen Farbenfülle alle Seelenformen zu spiegeln vermag. Die Alleinherrschaft des Syllogismus gilt nur vom Standpunkt des Positivisten, der, wie man auch sonst über ihn denken mag, jedenfalls doch nur eine historische Spezialität ist. Das Zwölftafelgesetz der Kategorien ist eine Realität nur für den Kulturhistoriker. Lieber Peter, vielen herzlichen Dank fürs Lesen zunächst. Gern, ja. Danke für die Einladung. Hast du zu Egon Friedell persönlich einen Bezug? Hatte ich eigentlich bis auf die Tatsache, dass ich seinen Namen gekannt habe und gewusst habe, dass man ihn mal lesen sollte oder zumindest mal reinlesen sollte, dass er zum Kanon gehört, hatte ich eigentlich noch nicht, nein. Du hast dir in der Vorbereitungszeit gleich alle Bände zugelegt und quer gelesen, nehme ich an. Also ich habe ein bisschen quer gelesen und habe mich dann tatsächlich auch aus Zeitmangel und damit ich heute perfekt vorbereitet bin, auf das letzte Kapitel gestürzt und das intensiver durchgearbeitet. Es steckt so unglaublich viel drinnen auch. Es macht richtig Spaß, dann auch zu arbeiten. Und ich sitze dann mit dem Buch vorm Internet und vor meinem Lexika und gehe da Seite für Seite durch. Das macht richtig Spaß, aber es kostet viel Zeit, muss ich sagen. Ja, aber es hat sich ausgezahlt. Und in den, ja, weiß ich nicht, wenn ich mal ein Jahr Zeit habe, werde ich den Rest mir auch zu Gemüte führen. Das heißt, du hast die angesprochenen Themen tatsächlich recherchiert? Recherchiert im Sinne von gegoogelt, ja. Also zum Teil dann auch in Lexika nachgeschlagen, aber zum Teil einfach wirklich aus Unwissen und zum Teil, weil das, also ich war ja auf einem naturwissenschaftlichen Zweig im Gymnasium und hatte irgendwann einmal relativ viel Ahnung von Physik und Chemie und so und als ich das gelesen habe, ist mir aufgefallen, dass ich das schon mal gehört hatte und wusste und dann wollte ich es einfach auch noch nachschlagen. Meine Recherche hat so weit geführt, dass ich auch Schulkollegen gegoogelt habe, die mittlerweile in Oxford Mathematik unterrichten oder so. Also ich bin ja wirklich von Hundertste ins Tausendste gekommen und hat mir sehr viel Spaß gemacht, ja. Das hätte wahrscheinlich dem alten Friedell ganz gut gefallen, dass sein Text der Ausgangspunkt für eigenes Denken, Suchen war. Ich denke, also er fordert ja den Leser auch immer wieder auf. Ich finde diese Stelle ganz, ganz schön, die kommt ein bisschen jetzt nach meinem Leseteil, wo er fünf mögliche Auswege oder fünf mögliche Zukunftsszenarien entwirft, ganz klar, immer so in zwei Sätzen, so kann das sein. Und dann schreibt er, aber der Leser wird wissen, dass natürlich nichts davon eintrifft, weil es kommt immer alles ganz anders. Und solche Wendungen, solche Selbstwidersprüche oder auch Reflexionen über die eigene Subjektivität kommen immer wieder vor. Und das finde ich eigentlich sehr schön, ist auch etwas, was ich zum Beispiel an der Literatur mag. Wenn jemand sich selbst überdenkt, und das können ganz witzige Spiele sein in der Wissenschaft, in der Literatur. Ist vielleicht dort und da ein bisschen stark hervorgekehrt, die Bescheidenheit, nachdem man mit einem Satz die Psychoanalyse oder die Nachfolger Freuds alle abgetan hat, alle komplett als Versager nicht gerade, aber zumindest nachdem man mit sehr viel Selbstbewusstsein sehr, sehr Großes behauptet hat, ist es immer recht schön, wenn dann der gleiche Autor oder die gleiche Autorin in der Literatur zum Beispiel auch dann das zurücknimmt. Das ist sympathisch, ist auch eine einfache Methode, vielleicht nicht ganz so arrogant drüber zu kommen, wie man sich fühlt. Ja. Du hast ja auch den schönen Satz drin, wo er eben schreibt, dass auch sein Text, dieser eben gelesene, demnächst hinweggerafft werden wird. Genau. Das ist eine schöne Formel. Ich bin ja an sich auch Literaturwissenschaftler und Jelinek-Experte. Und Jelinek behauptet das ja auch ständig, dass sie verschwinden wird und verschwinden will. Und ich glaube, wenn das jemand so behauptet, das kann nur jemand behaupten, der von sich überzeugt ist, dass doch vielleicht ein Satz bleibt. Ja, also diesen Gestus oder diesen sozusagen darüber nachzudenken, was von einem selbst bleibt, das zeugt schon von einem großen Selbstbewusstsein oder von einem Wissen, dass man Dinge geschaffen hat, die vielleicht doch länger interessieren. Ja. Sonst denkt man darüber gar nicht nach, ob man hinweggerafft wird oder nicht, weil sonst ist es, glaube ich, selbstverständlich. Also du setzt eine gewisse Koketterie voraus. Ich denke, da ist viel Koketterie dabei, aber das ist deshalb nicht weniger sympathisch. Ja. Ich denke, wenn man sich hinsetzt und sagt, ich erkläre die Welt von, keine Ahnung, 1348 fängt das, glaube ich, an, bis 1930 oder 31, dann muss man auch den großen Gestus pflegen dort und da. Ja. Weil sonst muss man ja verzweifeln, ne? am ersten Satz. Sonst kommt man gar nicht bis zum ersten Satz. Im gelesenen Abschnitt referiert Friedell teils über die wissenschaftlichen Theorien seiner Zeit, die sich zum Teil gehalten haben, was Einstein betrifft, zum Teil auch nicht, was Hörbiger betrifft, und schlägt dann aber einen Bogen zum Mystizismus. Ja, das tut er. Ich denke, das ist überhaupt das Tolle bei dem Text, dass er, soweit ich ihn jetzt kenne, dass er sehr, sehr geschickt und sehr wolkenreich die verschiedensten Bereiche verbindet. Er kommt jetzt dann ja auch in weiterer Folge direkt zur Kunst, aus dem Mystizismus zur Kunst. Und ich denke schon auch, das ist eine Sache, die bis heute wenig gedacht wird oder wenig gedacht werden kann. Viele sprechen immer von Interdisziplinarität und von genreübergreifenden Arbeiten und sprechen davon, man schreibt es am besten in die Anträge rein, wenn man Geld von irgendeinem Fördergeber braucht, ist das beste Schlagwort interdisziplinär und global. Aber wirklich so arbeiten tun die wenigsten. Und das macht Friedell eigentlich ganz gut und ganz geschickt, auch wenn er vielleicht dort und da dann sich auch Unschärfen gibt, ja, durch diese Art der Arbeit. Was ich so spannend finde, ist bei dieser Verbindung von der Relativitätstheorie und der Glazialkosmogonie, dass er eigentlich dem er ablehnender gegenübersteht, im Text irgendwie freundlicher gegenüber zu sein scheint. Also er attackiert später auch Freud wesentlich heftiger, obwohl er sagt, das ist ein ganz großes Gedankengebilde. Und dieser Glazialkosmogonie, ja, das ist halt ein Lehrstück. Da ist gar keine Bösartigkeit dabei in der Beschreibung, obwohl man in jedem Satz irgendwie spürt, dass er das für völligen Schwachsinn hält. Ja, was ja zu der Zeit anscheinend nach meinen Recherchen jetzt nicht so war. Ja. Also der Hörbiger war ja ein richtiger Star mit dieser Theorie auch. Ja. Das finde ich eine sehr spannende Beobachtung. Also so hart er oft urteilt oder so großspurig Friedell auch über Kunstrichtungen, über den Expressionismus oder so spricht, hat er dann doch eine gewisse Sympathie für diese Versuche zu erklären und für dieses sicher eine unglaubliche Arbeit gewesen, auch von diesem Herrn Hörbiger, der ja der Vater von den Schauspielern war, wie ich auch nachlesen durfte. Ja, ganz gebildet gehe ich aus diesem Gespräch heraus. Mit einer Prophezeiung hat Friedell sicherlich bislang zumindest nicht recht behalten, nämlich das Ende des Zeitalters des Rationalismus, das er da ankündigt. Ja, ich frage mich auch, ob ein Gedankenkonstrukt, das über so lange Zeit aufgebaut wird, auch dann wirklich in dieser Kürze oder in dieser Schnelligkeit abgetan werden kann. Ja, das sowas hält sich einfach auch lang. Und er hat wahrscheinlich sogar ein bisschen Unrecht. Also wenn ich mir überlege, diese Fernsehserien zum Beispiel jetzt, das wird ja fast immer schlimmer noch, wenn es diese Fernsehserien gibt mit den Gerichtsmedizinern, ja, wo dann alles mit Technik aufgeklärt werden kann, mit jeder Mord kann, auch wenn er 50 Jahre zurück ist, aufgeklärt werden, indem ich ihn einfach durch verschiedenste wissenschaftliche Methoden untersuche, den Körper, ist es eigentlich die Gegenbewegung von dem, was er prophezeit. Ja? Auf der anderen Seite gibt es schon auch seit den 60er, 70er Jahren ja auch in der Philosophie ganz starke Tendenzen, eben die großen Wahrheiten doch zu hinterfragen. Vielleicht ist ein Beginn einer Entwicklung oder er nimmt sicher Dinge vorweg, die dann in der Literaturwissenschaft oder in der Philosophie Leute wie Derrida oder Paul de Man oder so denken. Und das habe ich auch ganz spannend beim Lesen gefunden, dass er das wesentlich populärwissenschaftlicher vielleicht auch mit sehr viel Witz, der Text ist auch mit sehr viel Witz geschrieben, macht, aber dass immer dann doch immer wieder diese großen Denker, mit denen ich mich vielfach beschäftige in meinem Bereich, in meinem Forschungsbereich, sich trifft, ja, und so gesehen hat er vielleicht die Spur gelegt, ja, aber ich glaube, es dauert noch eine Weile, bis die, wenn es überhaupt jemals so weit ist, dass der Rationalismus völlig abgetan, und ob er völlig abgetan werden sollte, ist ja eh die Frage, ein bisschen vernunftgläubig könnte man ja auch bleiben. Ja, dort und da versuchen sich etwas zu erklären, schadet vielleicht nicht. Ja. Eine Haltung von Friedel, nämlich dass es eigentlich keine objektivierbaren Wahrheiten gibt, die er natürlich nicht erfunden, aber doch vertreten hat, ist mittlerweile eigentlich in den Mainstream und vor allem in den wissenschaftlichen Mainstream eingegangen. Allerdings habe ich öfter das Gefühl, dass das so eine Art Lippenbekenntnis ist und unter dieser Oberfläche eigentlich doch wieder eine Objektivierbarkeit vorausgesetzt wird. Mhm. Ja, das, also im Bereich der Wissenschaft hängt das, denke ich, an zwei oder sicherlich an mehreren, aber zwei ganz wichtige Gründe gibt es dafür im Bereich der Wissenschaft. Das eine ist tatsächlich ein pragmatischer der Förderung. Ja? Also wenn wir uns anschauen, auch jetzt wieder in der Hochschuldiskussion, welche Bereiche gestrichen werden, was ist das Interessante, dann werden immer diese Wissensbereiche gestrichen, die keine messbaren oder scheinbar messbaren Ergebnisse hervorbringen. Ja, dann man kann eigentlich ruhig sagen Gewinne. Gewinne, im ja. ökonomischen Sinn. Ja, richtig. Ja. Obwohl das ja ganz ehrlich auch nicht hundertprozentig zutrifft, weil wenn man sich die großen Physiker, Mathematiker oder so ansieht, die sind ja durchaus in der Lage, ganz abstrakte, hochphilosophische Themen zu denken. Ja. Aber trotzdem, das sind so die Dinge, die gefördert werden, für die man Geld bekommt. Und wenn man heute mit der Aufgabe hinkommt, ich forsche mal 5 Jahre und eventuell steht am Ende meiner Arbeit, dass die Wahrheit oder das, was ich rausfinden wollte, gar nicht fassbar ist, dann kriege ich beim Geldgeber ein Problem. Ja. Und das ist der pragmatische Grund. Und der andere Grund ist sicherlich, dass es sehr schmerzhaft ist zu denken. Man kann leicht sagen, ich habe die und die Meinung, aber das ist natürlich nur eine Meinung unter vielen. Aber wenn ich dann jahrelang dazu forsche und dann sozusagen ständig mitdenken muss, dass das eigentlich nur ein Teil von vielen ist, dann fällt das vielen, vielen schwer. Und es gibt nicht umsonst zum Beispiel, also ich arbeite am Institut für Germanistik, gibt es meiner Meinung nach, auch während der Studienzeit ist mir das so vorgekommen, auch in anderen Bereichen in der Geisteswissenschaft, in denen ich studiert habe, dass es dieses radikale Denken einer Dekonstruktion nicht gibt. Ja, also dieser Dekonstruktion der Wahrheit, dieser Dekonstruktion der großen Schulen. Ja, und das ist nachvollziehbar. Ich versuche es zu denken, aber es fällt auch mir nicht leicht und auch ich doziere dann gerne, wie gerade eben, und behaupte Wahrheiten. Gerade an den Universitäten scheint mir eine sehr flache Form des Rationalismus in den letzten Jahren Raum gegriffen zu haben, nämlich dass das Studium eigentlich gar nicht mehr die Zeit ist, in der man sich auch mal ein paar Semester orientiert, was herumprobiert, eventuell Fach, sogar Fakultät wechselt, sondern dass eigentlich heute die Universitäten zumindest in vielen Bereichen so denken und aufgebaut sind, dass es die Aufgabe ist, möglichst viele Menschen in möglichst kurzer Zeit von A nach B zu bringen und dann mit einer Berufsausbildung auf einen Arbeitsmarkt zu schicken, von dem mehr als fraglich ist, ob es ihn überhaupt gibt. Ja, da teile ich deine Einschätzung völlig. Es ist, auf der einen Seite kann man argumentieren, und es gibt auch Studenten und Studentinnen, die das auch wollen. Die wollen danach einen Beruf haben, die wollen aus der Universität rauskommen und was können. Ja? Ist auch durchaus berechtigt, und wo ich wirklich das Problem sehe, und das sehe ich auch an meinen Studentinnen, ich unterrichte ja nicht sehr viel, weil ich das als zu junger Wissenschaftler gar nicht darf, aber ich unterrichte doch hin und wieder und ich merke schon, dass es einige gibt, die das gern wollten, die gerne diskutieren wollten, die auch gerne mit mir dann auch auf ein Bier gehen und dann denkt man die Dinge weiter und spricht man weiter, aber die müssen arbeiten, sie sind zu 40 in einem Pro-Seminar, sie müssen möglichst schnell fertig werden, also der Druck ist dann leider sehr groß, dass das eben nicht passiert und ich denke, dass zum wissenschaftlichen Forschen auch das sich verirren gehört. Ja, also wenn man wirklich wissenschaftlich denkt, dann gehört es dazu, dass man auch Fehler macht und dass man in die falsche Richtung geht und dann weiß man, dieser Bereich war sozusagen falsch, was falsch auch immer bedeutet natürlich. Aber die Möglichkeit gab es bei mir schon relativ wenig, aber sie gab es noch und mittlerweile gibt es die kaum noch. Ja. Ich glaube, 70% der Studierenden müssen nebenbei arbeiten. Da bleibt nicht Zeit, sich ins Kaffeehaus zu setzen und noch selbstständig einen Philosophen zu lesen, den ein Professor vielleicht angesprochen hat, wo man einen Text kennt. Ja, sozusagen, ich setze mich jetzt hin und lese 1700 Seiten Friedel so nebenbei, weil mich das so interessiert und weil ich das so spannend finde, ist einfach nicht drinnen für die meisten. Und das ist schade und das wird uns auf den Kopf fallen, wenn das so weitergehen sollte. Und im Moment schaut so aus, als ginge es so weiter. Nochmal zurück zu den Gründen, weshalb auf der einen Seite natürlich anerkannt wird, dass es die Objektivität nicht gibt oder sie zumindest sehr, sehr zweifelhaft ist, aber auf der anderen Seite doch auf ihrem Boden immer wieder operiert wird. Ist es nicht doch so, dass wir das einfach brauchen? Weil wenn man jetzt nicht Sachen zumindest als Arbeitshypothese, als gegeben annimmt, fällt schon die Kommunikation sehr schwer. Das ist richtig, ja. Ich denke, man muss dann vielleicht auch... Es ist immer schwierig zu argumentieren, weil ich der Letzte bin, der sozusagen dafür plädiert, dass Wissenschaft im luftleeren Raum stattfinden soll, ja, wie übrigens auch die Kunst. Ja. Ich bin immer der Meinung, die kommt sozusagen aus der Realität, unter Anführungszeichen immer, sie rekurriert darauf und sie beeinflusst diese natürlich auch in einer gewissen Weise. Also ich bin nicht, aber auf der anderen Seite denke ich, kann man schon, wie Friedel das ja auch sehr schön beschreibt, ja, die Sonne geht für uns alle auf und sie geht wieder unter. Ja. Jetzt wissen wir, dass es nicht so ist, sondern dass die Erde sich um die Sonne bewegt, obwohl Friedel sagt natürlich auch, das ist auch nicht ganz richtig, aber es ist vernachlässigbar, die andere Bewegung und so weiter. Ich denke, dass man das eine denken kann und das andere, dass sich das nicht ausschließt, dass man beides parallel denken kann. Und ich denke, dass Wahrheiten oder Gegebenheiten notwendig sind, um auch Gesetze zu machen, gewisse Dinge zu regeln. Man muss aber halt immer reflektieren können oder mitreflektieren können. Und dazu sind wir Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen auch da und auch die Künstler und Künstlerinnen und alle, die sich dafür berufen fühlen. Das klingt jetzt sehr christlich. Und alle, die sich im Dienst in der Kirche dazu berufen fühlen oder so heißt das. Egal, die sich dazu berufen fühlen, müssen das reflektieren oder sollten das reflektieren und sollten das eben nicht so einfach machen. Ich habe einmal einen Kollegen, einen Literaturwissenschaftler, dessen Namen ich jetzt nicht nenne, gehört, der gesagt hat, aber die Menschen wollen Wahrheiten, deshalb beschreibt er das so. Und meine Antwort darauf ist, wir dürfen das sozusagen in unserer wissenschaftlichen Arbeit, unsere Aufgabe ist es, darauf hinzuweisen, dass Wahrheiten überdacht werden müssen, dass sie hinterfragt werden müssen. Das heißt aber nicht, dass wir sie alle total zerstören müssen, weil im dekonstruktiven Akt steckt immer auch das Konstruieren drinnen. Ja, es ist immer gleichzeitig auch wieder ein Aufbauen auf eben Binaritäten, auf Oppositionen, die der Mensch einfach braucht, um sich zu orientieren. Ja, aber man muss sie ständig hinterfragen und das ist die Aufgabe der Wissenschaften, der Kunst und der Studierenden auch. Ja, oder sollte die Aufgabe sein. Könnte man das so zusammenfassen, dass wir jetzt zwar wissen, wir bewegen uns ständig auf dünnem Eise, aber fallweise dieses Wissen verdrängen müssen? Ja, kann man es auch sagen. Es ist auch das, was auch Friedel sagt über sein Werk. Ja. Er kommt aus der Perspektive, aus der europäischen Perspektive nicht hinaus. Ja. Er weiß das auch, aber es geht nicht anders. Es ist das Gleiche in der Sprachwissenschaft. Ja. Wir wissen alle, dass Sprache nicht funktioniert und schreiben tausendseitige Bücher mit genau dieser Sprache, dass Kommunikation eigentlich immer fehlgeht oder immer missverstanden wird, ja, automatisch. Und hin und wieder muss man das vergessen, so wie ja der Mensch auch, keine Ahnung, vergessen muss, dass er sterblich ist. Ja. Es wäre auch tragisch, wenn wir 80 Jahre unseres Lebens jeden Tag gesenkten Hauptes herumlaufen, weil wir wissen, dass es irgendwann einmal endet. Trotzdem wissen wir es und man sollte es auch wissen, das ist auch wichtig zu wissen, das bringt auch nichts, das zu verleugnen. Ja, vielleicht kann man das tatsächlich so ein bisschen auf eine Formel bringen. Hältst du es für möglich, dass derartig oft den Alltag schwer machende Erkenntnisse nicht auch erhobenen Hauptes eines Tages getragen werden können? Ja, vielleicht bin ich zu pessimistisch oder ich habe mich jetzt in die Rolle selbst hineingedrängt. Klar, also ich kann jetzt da in diesem Fall nur für mich sprechen. Also die Sache mit der Vergänglichkeit ist was anderes. Ich weiß nicht, ob da jemand rumspringen kann fröhlich, wenn er an das denkt. Aber im Grunde genommen, ich finde, dass die Arbeit, die ich zum Beispiel wissenschaftlich mache und die keine klaren Antworten liefert, sehr spannend und mir macht das sehr viel Spaß und ich arbeite mit sehr viel Lust am geschriebenen Wort, also an dem Wort, das ich untersuche und es macht mir Spaß, diese Wolken zu schlagen und mir macht es Spaß, auch den Studierenden zum Beispiel versuchen zu vermitteln, wie erklärt man etwas, was nicht greifbar ist. Das kann unglaublich lustvoll auch sein, finde ich schon. Also in meiner wissenschaftlichen Betätigung macht mir das sehr viel Spaß. Aber es gibt... Ich glaube doch eine Menge, das eher ängstigt. Ja, ich hatte auch einmal ein Gespräch mit einem Physiker, da hatte ich echt das Gefühl, der hat Angst vor meinem wissenschaftlichen Ansatz. Dabei wollte ich ihn seine Wissenschaft überhaupt nicht kaputt machen und ich finde es auch total wichtig, dass es Physiker gibt und das sind unglaubliche Dinge, auch gedankliche Leistungen, die da vollbracht werden. Ja, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, ich bin so eine Bedrohung. Das möchte ich natürlich nicht sein. Ich habe den Eindruck, dass bei Friedell sehr viele Anregungen gefunden. Habe ich. Ich habe Anregungen gefunden. Was ich aber auch nett finde und was ich immer sehr nett finde, egal ob ich jetzt wissenschaftliche Bücher lese, eben solche großen kulturwissenschaftlichen Abhandlungen oder Literatur, ist, wenn man nicht nur Anregungen findet, sondern wenn man hin und wieder dieses Denken hat, das habe ich mir auch schon gedacht. Das finde ich überhaupt fast noch netter. Also ich finde die Kombination gut und ich habe sowohl Anregungen gefunden als auch erkannt, das habe ich schon dort gelesen, das habe ich schon da mal gehört, da habe ich vielleicht selber schon einmal drüber nachgedacht. Finde ich auch spannend und so ist es mir auch gegangen bei Friedel, ja. Ist es nicht auch ein Teil der Kommunikation und eben der Kommunikationsschwierigkeiten, dass wir im Grunde eigentlich immer nur die Sachen drin erkennen, die uns schon bekannt vorkommen, sei es in der Anerkennung oder in der Ablehnung oder vielleicht mal eine Karottennasenlänge darüber hinaus, aber der Rest uns gar nicht erreicht, weil wir ihn ja eigentlich gar nicht verstehen können? Ah, das denke ich nicht. Also ich denke, das sind so Lusterlebnisse, die einen vielleicht ein bisschen bei der Stange halten. Also und nur weil man etwas erkennt, heißt ja nicht, dass man das auch eins zu eins so gedacht hat oder sich so vorgestellt hat. Also es gibt eben diese Teile, wie ich auch das schon am Beginn des Gesprächs erzählt habe, da wusste ich, das habe ich schon einmal gehört und dann bildet man sich weiter, weil man auf etwas gestoßen wird, was man schon mal gekannt hat. Und dann gibt es Dinge wie diese Glazialkosmogonie, die mir total unbekannt war. Ja? Also es ist nicht nur das Bekannte, das mir da entgegengesprungen ist. Aber trotzdem finde ich das auch immer sehr, sehr schön an Texten, wenn man sich irgendwie wiedererkennt, aber nicht in einen ganz streng empathischen Sinn, sondern einfach, wenn man sieht, dass andere Leute auch über Fragen von Realitäten und ich habe auch diesen Kapiteltitel Sturz der Wirklichkeit auch so nett gefunden. Ja, es gibt einen Text von Jelinek, der auch anfängt mit dem Sturz und es gibt auch einen Text von mir, der genauso stürzen Lebenswelten ein. Ja, also das ist schon schön, wenn man dann sich in so einem großen Autor dann denkt, ja, der hat auch einen Satz geschrieben, der klingt so ähnlich wie mein eigener. Ja, das Stürzen spielt eine große Rolle in deinem jüngsten Roman. Ja, das auch in dem jüngsten, aber dieses Zitat war jetzt, das war ganz subtile Werbung, dieses Zitat war an sich aus meinem ersten großen Text. Das Stürzen Lebenswelten ein, fängt er an. Und die Wirklichkeit, Lebenswelt, alles stürzt. Jetzt heißt das Buch Alles, was der Fall ist von mir, also sozusagen Friedel und Klar als Seelenverwandte, das ist doch eine wunderschöne Erkenntnis, die mir auch gerade erst eben, während ich darüber spreche, gekommen ist. Hast du Kritikpunkte? Ich finde ihn in manchen, also er hat schon, also Friedel hat schon auch die Angewohnheit, sehr rechthaberisch dort und da zu sein und wie er gewisse Dinge wegwischt mit einer Handbewegung, auch wenn er sich dann relativiert immer wieder. Hin und wieder, also ich habe mir irgendwo, mal notiert am Rand, ich schreibe immer mit Bleistift rein, es ist ein alter Grantler oder so, also er ist schon so, der Impressionismus war die letzte sinnvolle Kunstrichtung, Dada ist Müll und Surrealismus ist Müll und Expressionismus ist Müll. Das ist schon eine Geste, die dort und da ein bisschen nerven kann. Also da ist er teilweise relativ konservativ, auch für seine Zeit, nicht nur für heutige Verhältnisse. Wie gesagt, er relativiert sich dann immer wieder mal, aber man hört schon durch, dass er, also ich kann mir schon vorstellen, dass er vielleicht im persönlichen Gespräch auch sehr bestimmend hat sein können, könnte ich mir vorstellen, dass er seine Meinung sehr strikt behauptet hätte. Ja, dass dieser Gestus geht mir hin und wieder ein bisschen auf die Nerven. Aber ansonsten finde ich das mit derartig einer Liebe zum Erzählen auch. Ja, es ist einem tatsächlich auch ein erzählender Text geschrieben, dass ich mich unglaublich gut auch unterhalten habe. Ja, nicht nur gebildet, sondern auch wirklich unterhalten. Aber man, er tut den ganzen Film ab. Das ist alles, der Film raubt die Seele, die Aufnahme. Er regt sich dann fürchterlich auf, dass es Radioübertragungen von Konzerten gibt, weil man kann Mozart und Sauerkraut jetzt parallel genießen. Das findet er ganz fürchterlich. Das ist natürlich wieder lustig, also lustig ausgedrückt, aber man merkt ein bisschen so einen, ich habe da im Bild so einen alten Grantler, der sagt, ach, früher war das besser, früher war man im Konzert und hat wirklich zugehört und ja, also das kann dort und da ein bisschen nerven. Sie hörten eine Ausgabe der kommentierten Radiolesung von Egon Friedels Kulturgeschichte der Neuzeit auf Orange 94.0. Gelesen und gesprochen hat diesmal Peter Klar. Die nächste Ausgabe können Sie Donnerstag, den 8. Mai 2014, 12 bis 13 Uhr hören. Informationen zu den einzelnen Sendungen sind auf dem Website von Orange 94.0 unter o94.at zu finden. Alle bisherigen Ausstrahlungen können im Internet unter no-na.net/Friedel nachgehört werden. Gestaltung der Sendereihe Herbert Gnauer mit freundlicher Genehmigung des Verlags CH Beck München.